Socken! Na, alles dann. Hätte ihnen auch nicht geraten, dass sie nicht aufmachen. Natürlich, heutzutage, da gibt's schon Leute, die lassen uns eine Stunde trommeln und noch länger. Dabei hocken sie gemütlich in der Kuchel und rühren sie nicht, die Bücher. Glauben sie, können so einen armen Hund von Gasmann am Schmäh halten. Aber der Bockt, liebe Frau, hat es noch kein Mensch auf der ganzen Welt, weil was ein guter Gasmann ist, und wir in der Zentrale, wir haben nur eine gute, der erwischt euch überall. Im Zimmer, in der Speis, im Keller, am Boden, auf der Erde und im Himmel. Tot oder lebendig. Weil sonst war er ja kein guter Gasmann, nicht, oder? Da wäre mal einen gehabt, einen Witwer. Der hat glaubt, der muss nicht zahlen, wenn er die Gas auftrat und steckt den Kopf ins Bockrohr. Na und was hat die Zentrale gemacht? Die Erben hat sie sich geholt. Die müssen die Leiche verscheppern an die Prosektur, ne? Und von dem Geld haben sie dann die Rechnung kassiert, mitsamt der Strafe. Gut, was? Na und dann habe ich einmal eine gehabt, die hat sich gleich ein Dutzend Kerzen gekauft. Nur, und, na ja, wissen Sie eh, ne? Na, lassen wir das. Gut, in Ordnung. Bin ja kein Unmensch, aber Dienst ist Dienst. Wie heißen's? Ich höre nichts. Lauter. Wie heißen's? Lauter, habe ich gesagt. Grippe? Das ist vielleicht der Name. Grippe. Aha. Wie? Josef. Na, geh mal, Herr Grippe. Hatschen Sie da nicht umeinander wie ein krankes Ross. Wenn Sie ja jeder so zeitlos hat wie Sie, dann möchte ich die Zentrale bedanken. Das können Sie mir glauben. Na, und die Frau? Na, das Grippe heißen, das weiß ich. Marie, na, dass sie es halt rausbringen. Mein Gott, wie sie die Zeit lassen, wie man es gestohlen hat. Und wer schläft da? Na, dass das ein Madel ist, das sehe ich. Ihr Kleiner, ja. Also mir erzählen sie nichts, da gibt es so manche, die bucht sie von der Nachbarin aus, ein Kind, wegen der Ermäßigung für Wasser und Kanalisation. Aber da schneiden sie sich, die depperten Weiber, weil was da das Sporen, das zahlen sie auf der anderen Seite für die Kost. Zuleitungsgebühr, Ableitungsgebühr, von der Umstelltags rede ich gar nicht so. Wenn sie dann einreichen um Nachlass, dann hat ihnen die Zentrale auch so einen Betrag auf, dass gleich die Gas antrat wird, samt den Strom und Kanalisation. Dann können sie alles auf einmal zahlen. Und die Gebühr fürs Antrauen bleibt schuldig, kennen wir schon. Wie sagen sie? Peter. Ein jüdischer Name, nicht? Geben sie einmal die Kerzen her, Herr Krippel. Na, die da am Tisch. Da haben sie vielleicht noch andere wo? Das wissen Sie nicht, dass in jeder Wohnung eine Kerze parat sein muss, dass man ihn kassiert zum Zöller hinleuchten kann. Das weißt du ja nicht. Das ist gut, was? Na, wo ist die Kerze? Sollen wir es vielleicht selber holen? Na, jeder kann es, er kann es nicht. Der Herr Krüppel kann es nicht. Mein Lieber, da kann sich die Zentrale da stessen. Ein Pusschrift doch der anderen aussehen und die Dame da wurstelt zählen ruhig weiter, wie wenn nichts geschehen war. Das muss ich melden, liebe Frau. Das wissen Sie ja nicht. Meine Pflicht. Nein. Auf keinen Fall, nein. Kommt überhaupt nicht in Frage. Nein. Das kann ich nicht, nein. Tut mir leid. Das. Schließlich bin ich verantwortlich. Na, was glauben Sie, wenn die in der Zentrale draufkommen, dass ich den Tatbestand nicht gemeldet habe, was dann mit mir geschieht? Eben, weil ich dazu da bin, dass ich alle Fehler melde und nicht dazu, dass ich nicht melde. Also muss ich es melden. Es sind der Zustand bei Ihnen da. Sehen Sie zum Beispiel, ich trommel da gegen Ihnen eine Tür wie ein Noah. Hätte überhaupt nicht notwendig gehabt. Das ist nämlich eine Vorschrift von der Zentrale. Da haben sie das auch nicht gewusst. Wie soll denn da der Kassier rein in die Wohnung, wenn sie die Herrschaft den Schlüssel in die Taschen stecken? Können Sie mir das sagen? Dafür haben wir ja die Vorschrift, dass der Schlüssel draußen stecken muss. 24 Stunden im Tag. Aber natürlich, die Herrschaft müssen in ihre Extrawürsteln haben. Das ist der Dank dafür, dass ihnen die Zentrale da wohnen lässt. Und dass die Fenstergebühren ermäßigt worden sind und die Plafondgebühren, ja sogar die Fußbodensteuern und die Türensteuer, Stiegensteuer, Eingangssteuer, Ausgangssteuer, das ist ja auch nicht so hoch. Dass da gleich absichtlich was dran dran müssen. Aber nein, das ist ihnen alles wurscht, ne? Da pfeifen sie drauf, gell? Na, hab ich nicht recht, Frau Krippel? Weißt du, da haben wir einmal 2x15, macht 70, 20 ist 54 plus 3% Zuschlag, macht 1.100 plus Zuschlag für Breitenlinie, Tiefe, Weite und Höhe, macht zusammen 4.311 Kronen, 27 Köder. Ach so, ja, Sie haben ja eine Mäßigung. Da zahlen Sie 5%. Das machen also dann mal 6,5%, dann sind 11.000. Moment. Was sehe ich denn da, Herr Krippel? Da wird ja angezapft. Trotz der Plombe. Anzapft wird da! Was heißt, da wird nicht anzapft? Wenn anzapft wird, dann sagen Sie nicht erst, es wird nicht anzapft. Sehen Sie? Da ist die Frau Krippel schon viel aufrichtiger. Na, was denn ist das wichtig? Furchtbar wichtig ist es, entsetzlich wichtig, weil, verstehen Sie, Herr Krippel, die Plumpen ist ja eben dazu da, dass nicht anzapft wird. Oder meinen Sie vielleicht, die Zentrale lässt in ein Gas, Wasser und Strom plombieren, dass dann anzapft wird? Das glaube ich wieder weniger, Herr Krippel. Da sind Sie aber sehr am Holzweg, Frau Krippel. Ja, wie ich das wieder schupfen soll, das wissen Sie wirklich nicht. Ne? Bei den paar Kreuzer, was ich von der Zentrale kriege, da kann ich mich wirklich auf kein Risiko einlassen. Nein, nein, das ist ausgeschlossen. Das kann ich nicht, Frau Krippel, das tut mir leid. Für was halten Sie mich eigentlich? Hm? Das kennt ihr ja gar nicht. Könnte ich faktisch nicht annehmen. Danke, danke. Nein, nein. Danke, verbindlichst, Herr Krippel. Also, so in Unkosten stürzen hätten Sie wirklich nicht müssen. Aber logisch lasst es machen. Das wissen Sie ja eh. Alles auf der Welt lasst es schupfen. Wurscht, ob mit Plumpen oder ohne Plumpen. Hm? Sind ja nicht der Erste, dem was er hilft. Hm? Fragen Sie die Leute. 1, 2, 3, 4, 5. Na ja, das Stessen haben Sie sich gerade nicht. Was ist los? Ein Glasl was? Was Stärkeres haben Sie nicht, Frau Krippel? Nein, nein, danke, nichts, gar nichts, ich trinke nichts, im Dienst schon gar nicht. Ah, der haut einen um. Wissen Sie, nach so einer Injektion, da schläft man wie ein Rotz. Na ja, 3, 4 im Tag stehe ich schon runter. Und das tut mir gut, das kann ich Ihnen sagen. Wir haben ja ansonsten einen sehr leichten Schlaf, mir kassieren. Man kann ja nie wissen, wann sie auf die Tour schicken, ne? Uns eins muss alle parat sein. Darum legt man sich ja alle gleich dort ins Bett, wo wir gerade sind. Bei Herrn Krippel kann ich in der Kugel schlafen, ne? Wissen Sie, manches Mal sind die Leute so gemein, dass sie einen Kassier glatt am Gang liegen lassen. Aber die meisten wissen schon, was sie gehört. Frische Bettwäsche, na ja, die brauche ich schon. Und ein waches Bett. Hm? So ein Kassier, der muss überall daheim sein. Ich muss sagen, Herr Krippel, ein gestelltes Madel haben Sie da. Das ist ein Weiberl. Verstehst du, da kann man sich anhalten. Der könnte glatt noch was Kleines kriegen. Ein Bub natürlich, was er so gehört. Ne? Die Zentrale sieht es nämlich gar nicht gern, wenn eine Frau, die was noch Kinder kriegen kennt, keine kriegt. Aber das ist ja wurscht, was? Nämlich eine Frau, die was noch Kinder kriegen kann, die soll ja auch kriegen. Verstehen Sie, Frau Krippel? Oder ist was recht ist? Ach so. Sie glauben, die Zentrale hat es gar nicht notwendig, dass ein Haufen junge Kassier anlernt, hä? Das soll machen, wer will, hä? So denken Sie nicht das, Herr Krippel, was? Ja, aber wenn die Alten sterben, dann muss ja eine Vertretung her, nicht? Dafür sind wir ja da, dass wir sich darum annehmen. Ich muss sagen, Herr Krippel, Ihr Schatz ist da. Sowas hätte ich mir selber auch ausgesucht, sobald ich ein Kassier bin. Kassier, das ist ja direkt Vorschrift für uns. Haben Sie das verstanden, Herr Krippel? Hallo, Sie! Mit Ihnen rede! Sind Sie vielleicht so liebenswürdig und kommen Sie her, wenn ich mit Ihnen rede? Glauben Sie, schreiben wir wegen Ihnen das Öl aus dem Leib? Das würden wir doch verlangen dürfen, dass ich Ihnen da nicht mir nichts, dir nichts in die Kugel schleichen, wenn ich da gerade beim Kassieren bin, oder? Schauen Sie, ich wollte ja nicht anfangen damit, aber wenn Sie deswegen gleich zum Bitteln und Beten anfangen, bitte. In der Zentrale sagen Sie uns alle, bei mir sollen auf solche Sachen aufpassen. Und jetzt sicher ja, dass es wahr ist, ne? Wie oft hat man Ihnen gewarnt, lieber Herr, dass Sie auf Ihr Benehmen Obacht geben? Sie wissen schon, was ich meine, gell? Haben Sie das notwendig gehabt? Sie sind jetzt ganz ruhig, Frau Krippel. Mischen Sie sich nicht ein. Wer kassiert da? Wer kann denn schon kassieren? Die Zentrale. Der Kassier. Und aus. Ja? Aha. Also Ihrer Meinung nach ist das ganz in Ordnung, dass überall Trotsch wird. Die Zentrale liefert kein Gas, kein Strom und kein Wasser und kassiert nur ein Heidengeld. Sehr gut, sehr gut. Brav, brav, brav. Und wir sollen euch vielleicht noch ein Dankschreiben schicken, weil es in eure Hundshitten umeinander jammert, dass alles plombiert ist. Ah, Sie nicht? Wieso gerade Sie nicht, wo in der ganzen Stadt von nichts anderem geredet wird und von den Kerzen? Wer hat denn den blöden Witz aufgebracht von der Frau, die was sich gleich ein Dutzend Kerzen gekauft hat, ha? Ah, davon wissen Sie gar nichts. Sehr gut. Aber jetzt ist Schluss, ja? Befehl von der Zentrale, Hausdurchsuchung. Wie heißen Sie überhaupt? Krippel? Wieso Krippel? Wenn Ihnen eine Frau Krippel heißt. Was? Da zählen Sie mir keine Geschichten, Sepp. Pass auf, Krippel. Wenn Sie uns sagt, wie es heißt, kriegst du mit an die Umstände. Also Name? Krippel? Da hast du ein Krippel! Hast du nur? Weißt du, warum das ist? Dass du deinen Namen merkst, verstehst? Also, Name? Du kommst schon aus. Krippel aus, verstehst? Krippel. Wiederholen. Krippel! Der alte, reidige, stinkende Krippel. Der bist, verstehst? Aufstellung, schick zur Wand. Wird's bald Hände hoch. Willst du die Protzen oben lassen? Wehe dir. Wenn ich jetzt was finde, das sag ich dir. Das Beste für dich war, du warst gar nicht auf der Welt. Oder du legst dich nieder auf der Stelle. Ein Geständnis will ich. Was? Ah gut, wirst du willst. Was sollen denn die Glaseln da? Was? Recht schon. Zu was braucht Glaseln, wenn der Alkohol liquidiert und das Wasser plumpiert ist, ne? Das wäre der Sohnkrippel. Jahre und Jahre hast du die Zentrale beschissen, zu Grund richten hast du es wollen. Und jetzt müsst du noch probieren, mit deinem dreckigen Geld einen Kassier bestechen? Die Rechnung geht da nicht auf, mein Lieber. Was bist du denn überhaupt ein, was? Mit einem Kassier willst du es aufnehmen? Ah, eine Genehmigung hast, sehr gut. Von wem denn? Wie heißt er denn der Herr? Spuck's aus, hörst, oder den nimmt er die Augen aus. Was? Na, siehst du's. Ein schäbiger Kunde und will eine Genehmigung haben. Kein Mensch hat das Recht, dass er dir eine Genehmigung gibt. Der Kassier da, der bin alle bei ich. Und jetzt sehe ich ja, was ich da für eine Brut kassiert hab. Na, die werden schon in der Zentrale. Nichts wie Mahnungen, verbotene Bierchen, Bestechung im Amt, Diebstahl von Eigentum der Zentrale. Na, servus. Na, bitte. Das Bockerer ist glühend heiß. Der Brenner auch. Und die Glühlampen auch. Die Herrschaften kochen sehr gute Suppen und packen sich Schnitzeln aus. Ha? Und Licht auch noch brennen. Da kann die Zentrale vor lauter Sorgen nicht aus die Augen schauen und die Kassier holen sich blutige Füße vom Hatschen und blutige Hände vom Klopfen. Na, das schmeckt mir. Jetzt weiß ich, was mit dir los ist, du Krippel. Das Eigeninkasso hast du sabotieren wollen, stimmt's? Wer hat dir das eingegeben? Was? Wer ist zu dir gekommen? Wie viel haben sie dir versprochen? Weißt du, was draufsteht? Was die Zentrale macht mit solchen Typen wie du? Glaubst du, der liebe Gott sagt ein einziges Wort, wenn er sieht, was mit den Typen geschieht, die was der Kassier am Krawattel daher schleppt? Was? Stiften gehen willst? Möchte da nicht raten, weil in dem Fall hat der Kassier die Vorschrift, dass er von der Schusswaffe Gebrauch macht. Ist das klar? Überleg dir das alles genau. Was? Halt! Stehen bleiben und ich schieße! Nix für ungut, Frau Krippel. Gern dann hab ich's nicht. Aber geben Sie selber zu, der hat da stiften gehen wollen, oder nicht? Na, hat er das notwendig gehabt? Vielleicht war das Ganze ein Missverständnis. Das hätten sie dann eh aufgeklärt in der Zentrale, ist ja logisch, ne? Aber entschuldigt hätten sie ihn noch, wenn der gescheit gewesen war, ne? Das kann aber nicht besen sein, weil sonst war er ja nicht stiften gegangen, ne? Da hätte er sich in aller Söhnruhe hergestellt und hätte gesagt, so und so und so und so, so, ne? Hab ich nicht recht, Frau Krippel? Warum? Sind wir von der Zentrale vielleicht keine Menschen? Und mit uns kann man doch reden, ne? Oder glauben Sie, wir haben kein Verständnis? Das ist nur Wissen. Ein Haufen Verständnis haben wir. Natürlich, was wir arbeiten müssen, wie wir angehängt sind, das weiß ja kein Mensch, ne? So ein Kassier, der muss aufpassen. Weil die von der Zentrale, die setzen Kontrolleure ein gegen uns. Das ist kein Honiglecken, sag ich einer. So ein Kontrolleur zum Beispiel, ein Mann, der sitzt ganz unauffällig in Schlafrock bei der Jasen und tut, wie wenn er daheim war. Dabei ist er gar nicht daheim. Den haben sie nur eingesetzt, dass er uns kontrolliert, der Hund. Na, und der Krippel, der hätte ja auch einer sein können von den Kontrolleuren. Ne? Na klar hätte einer sein können. Sagen Sie das nicht, liebe Frau. Nicht einmal die in der Zentrale wissen, wo das gerade eingesetzt haben. Wie soll da so ein armer Hund von einem Kassier was wissen? Überhaupt, liebe Frau, zustehen Sie an, dass einer Sau graust. Wenn ich kein Dienstgeheimnis nicht hätte, uje, ich könnte Ihnen erzählen. Ach, das kalte Grausen tät in der Backen. Ein paar Burschen sind wir schon, die, was sie annehmen um die Sachen. Aber was wollen sie? Alles, da packen wir ja da nicht. Und die kleinste Kleinigkeit müssen wir raufen, wie wenn es ums Leben gegangen. Ne? Da haben wir zum Beispiel neulich gehabt den Fall Krippel oder... Ich weiß, also ein sehr sympathischer Mensch war er nicht und bei uns Kassierer hat es geheißen, das ist einer von den Kontrolleuren. Ne? Wissen Sie, was wir mit dem gemacht haben? Fertig gemacht haben sie ihn. in der eigenen Wohnung, vor seiner alten. Was glauben Sie, wie wir sie eingesetzt haben für den in der Zentrale? Aber was der Teufel, entweder die haben ihn verwechselt oder die haben wirklich was gehabt gegen ihn. Wie soll man denn das wissen? Die lassen sich keine grauen Haare wachsen wegen so einem. Das können Sie mir glauben, liebe Frau. Glauben Sie vielleicht, so ein Kassier, der ist sein eigener Herr? Das schöne Ahnung haben Sie. Der muss seinen Dienst machen, ob er will oder nicht. Na, und dann kommen dann so die Situationen, nicht wahr? Da glauben die Leute, wir Kassier, wir machen einen Riesenprofit. Zum Beispiel, wir kriegen ein Deputat, Gas, Wasser, Strom, einen Schmoren, einen Schaß. Im Anfang ja, aber heute? Heute geht's die Kassier wie die Nicht-Kassier, alles gleich. Aber nicht einmal. Mein Gott. Uns geht's ja noch schlechter als wie die Nicht-Kassier, weil die Zentrale, die sieht das gar nicht gern, wenn ein Kassier das Kassieren auf einmal am Nagel hängt. Ui, ja, den lassen sie nicht mehr aus, der kommt nicht davon als ein Ganzer. Ich bin ja so verzweifelt deswegen manches Mal. Frau Marie, das können Sie noch gar nicht vorstellen. Ob Sie mir's glauben oder nicht, manches Mal da kommen mir Ideen, sage ich Ihnen, Ideen. Ob es nicht besser war, Schluss zu machen mit dem Ganzen, dass er Ruhe ist. Dann war der Revolver wenigstens einmal zu was gut. Na gehen Sie, Frau. Glauben Sie, wir steigen auf den Schmäh ein, ne? Das ist ja, weil die Schweine uns versprochen haben, wir sind Kassier auf Zeit. Nur so lange, bis alle Leute die Vorschriften gelernt haben. Und dann ist ja jeder sein eigener Kassier und wir gehen über zum Eigeninkasso. Ja, Schnecken. Wer soll denn dann im Gaswerk arbeiten und im Wasserwerk, im E-Werk? Die haben ja eh keinen mehr, ne? Darum haben wir ja keine Spannung und keinen Druck im Netz. Und umso mehr, wo es das nachlässt, ich meine, die Spannung und der Druck im Netz, umso mehr brauchen sie Kassier. Und umso mehr Kassier, was haben wir, umso mehr fällt es. Die Spannung im Netz und der Druck. Aber mich kriegen sie nicht mehr zu sowas, mich nicht, nein. Wenn man da so reinschaut, dann weiß man erst, auf was Verlass ist. Auf einen Menschen, Frau Marie. Einen Menschen, sage ich. Was? Ich? Gehen Sie uns auf. Ich mach das nicht alle, weil so. Ich kann Ihnen da gar nicht anlegen. Bei inneren Augen, da kann man gar nichts sagen als wie die Wahrheit. Ob man will oder nicht. Nein, mein Ehrenwort. Wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, da ist man sofort reingegangen. Die oder keine. Geht's los, Marie, Mietze, lass mich aus. Von wo soll ich Gelüste hernehmen? Schau ich so aus? Ich möchte ihn ja nur anschauen. Das ist alles. Das ganze Leben lang. Der Teufel soll mich holen, wenn ich ihn nur anrehe. Der Herrgott soll mir die Hand anhocken. Sie glauben, das bringe ich über mich? Ihn anrehen? Also ein Filigran? Nein, mir hat das Leben nichts geschenkt, das sage ich Ihnen. Da hätten Sie nichts zum Lachen bei so einem zahnprägelten Hund, wie ich einer bin. Ne? Ja, mir tut es nicht leid, nein. Wenigstens bin ich Ihnen über den Weg gelaufen und jetzt darf ich da bei Ihnen sein. Das weiß ich, nein, wirklich, Frau Marie, mit Sie, das weiß ich. Solange es wird noch Menschen gibt wie Ihnen, gibt es das nicht, dass die Welt kein roten Höhler mehr wert ist. Das gibt's nicht. Ich weiß ja, Marie, dass niemals mir kehren werden, das weiß ich. No? Vielleicht bin ich da nicht umsonst da gewesen. Weil jetzt sehe ich, sie sind da. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor gar nichts. Der Tod? So klar ist der jetzt für mich. Hörst Marie, aus mir könnte meiner Söhne nur ein ordentlicher Mensch werden, wenn du mir nur ein bisschen unter die Arme greifst, nur ein bisschen. Wenn du mir nur glauben möchtest, hörst, mein Gott. So schön wie du bist, so schön, da bleibt mir gleich das Herz stehen. Mit dir war das alles ganz anders. Ein Puzzle, nur eins. Ein einziges Mal lass ein Wunder geschehen. So schön, mein Gott, so schön. Wie du mich nur anschaust, wie von einer anderen Welt. Wenn ich dem Moment stirb, ich war ein Heiliger. So gut wie ich bin, so sauber, weil ich nur dich will, sonst nichts. Mir kommt vor, ich hätte dich schon lange getroffen, ich kenne dich schon seit der Ewigkeit. Ich kenne dich auch. Spürst du das nicht? Ich kenne dich. Durch und durch. Tag und Nacht habe ich gewartet auf dich. Und du hast mich gemartert. Einen anderen hast du gehabt. 10 andere. 100. Und ich habe vor dein Fenster gewinselt. Auch gerade wie ein prügelter Hund. Nackert bist hinter die Vorhänge gestanden. Wie wenn du eh alles von mir gewusst hättest und hättest mich nur ausspotten wollen. Und in jedem Schatten in der Nacht habe ich die ganze Herrlichkeit gesehen. Gut. Nackt hinter den Vorhängen ist schon nicht schlecht. Aber ganze Herrlichkeit ist noch besser. Schau, mein Kind, jetzt geh ich schlafen. Da rackert man sich ab den ganzen Tag und was ist das Resultat? Nicht einmal eine halbe Seite, schon fliegen die Buchstaben durcheinander. Willst du nicht schlafen gehen? Na hör doch endlich auf, gib eine Ruhe. Senkt mir schon zum Hals heraus, falls du es noch nicht bemerkt haben solltest. Kommt überhaupt nicht in Frage sowas, schreibt er das hinter die Ohren. Ne? In unserem Alter ist ja eh die Bude schon krammelt voll mit den Anbuben. Zum Narisch werden ist es. Der haut uns ja noch die ganze Bude zusammen, wenn wir nicht rechtzeitig an der frischen Luft sitzen. Aus mit ihm! No? Was denn? Wieso nicht? Wo soll der Bub lernen, wenn er nicht rauskommt? Ah, da schau ich ja. Von wo willst du denn den nehmen, den Nicht-Kassier? Na, zeig mir da einen auf der Gasse, nur einen einzigen. Jeder ist ein Kassier, wirst du offiziell oder inoffiziell. Das ist mir nur ruinieren, den Buben. Weiß ich auch nicht, was schlecht dran ist. Ich war mein Leben lang auch ein Kassier, ein ehrlicher Kassier, und ich bin auch nicht gestorben davon. Für den Buben soll das auf einmal was schlecht sein. Buben, sag ich zu ihm, du kratzt mir nach, und an der, was das Fressen gibt, den findest du überall. Überhaupt wird nichts so heiß gegessen, wie gekocht wird. Und ein gescheiter Bursch kann nicht untergehen. Du wirst doch nicht sagen, das ist kein gescheiter Bursch. Na bitte. Dann ist er dir nachgeraten. Ne? War eh kein Wunder. Wie die Glucken, so die Brut. Das kann ich mir nicht mehr anschauen, hörst du. Auf Ja und Nein liegt so ein Nixnuss im Vater auf der Taschen. Ah, wir haben eh nichts, meinst. Sehr gut. Wir haben nichts haben. Gut. No, meine Schuld. Natürlich. Wem denn seine? Kocht mir eben wie die anderen Leute kochen. Mit 2-3 Scheit Holz mache ich dir ein Papperl, dass du sie sagst. Bleibt noch was über. Was? In mein Haushalt? Na, das kommt überhaupt nicht in Frage. Meine Idee soll das gewesen sein? Schwarz anzapfen? Anzapfen? Deine Idee ist das gewesen, dass du es nur warst. Ich hab keine Ahnung gehabt davon, keine Ahnung. Von heute an weiß ich überhaupt nichts mehr davon. Na, das sind ja feine Sachen, was man da hört. Frau von einem Kassier und zapft schwarz an. Aber das hört man auf, sofort. Schluss ist, wenn der Kassier kommt, na servus. Backrohr glühend heiß, Brenner auch, Glühlampen auch. Na, dir wird die Zentrale was erzählen. Mit sowas soll man zu einem eigenen Kassier übergehen. Na, Habitäre. Das hätten wir ja schon längst, wenn nicht solche Figuren waren wie du. Jetzt halt einmal der liebe Goschen, ja? Die Burschen in der Zentrale zerreißen sich Tag und Nacht und dann wird geschimpft auch noch. Dass mir sowas nicht mehr vorkommt, möchte ich sehr bitten darum, dass du es nur weißt. Wenn dort was ist, dann ist Ordnung dort und das ist was. Glaubst du, die haben es leicht dort? Da soll es mir auch gar nicht gefallen, dass man sie Burschen schimpft. Wer? Du natürlich. Du hast da wirklich kein Bladl vor's Maul genommen, ne? Dabei habe ich dir noch gesagt, lass bleiben, weil das ist nicht wahr. Aber nein, sie weiß besser. Wie oft warst du in der Zentrale? 5-mal? Und kein Mensch war dort? Na, klar hast du es gesagt. Die ganze Bude, hast du gesagt, war leer. Die Zentrale für Gas und Strom und Wasser leer ist gewesen, hast du gesagt, kein Mensch war dort. Geh, überleg dir das einmal. Ja, was weiß ich, wie da so ein Blödsinn einfallen kann. Von mir willst du es haben? Mir scheint, die hat es erst. Von mir. Ich bin mein Lebtag noch nicht in der Zentrale gewesen, dass du das nur weißt. Ich denke, du verwechselst mich. Was? Du kreist den ganzen Tag übereinander und tratschen tust, dass er freut ist? Na, was wunderst du dann, wenn du auffällst? Mir bist nicht aufgefallen. Irgendwen, was weiß ich, also bitte mir. Wenn einer auffällt, dann sagt man an, logisch. Soll ich vielleicht zuschauen, wie du mich zugrunde richtest? Na, logisch, hätte ich dir anzeigen. Was? Du mich? Na, das schauen wir sie an. Ah, du willst sagen, du warst gescheiter wie ich. Geh, na bitte. Da verbringt man sein halbes Leben mit so einer Tratschen und hat keine Ahnung. Na logisch bist du ein Tratschen. Wenn einer nicht tratscht, ist ein Tratschen. Du glaubst, das ist mir noch nicht aufgefallen. Dass du das nur weißt. Ein Kontrolleur rieche auf 100 Meter gegen einen Wind. Weißt du, wie du das gemacht hast? Elendig hast du das gemacht. Das lässt dir gesagt sein. Solche Denunzianten nutzen der Zentrale gar nichts. Von denen hat's die Goschen voll. Aber schon lang. No, nein, nicht. Selbstverständlich habe ich dir angesagt. Kannst du dir vorstellen, nicht? Gerade um ein Haar früher wie du. Ich war noch nicht draußen beim Tempel, habe ich dir schon gemeldet. Weil, dass wir unfähige Kontrolleure auffliegen lassen, das ist unsere Pflicht. Was? Rücksicht nehmen. Auf wen bitte? Auf dich? Dass ich nicht lach. Auf was für ein Buben? Wie soll der heißen? Peter? Kenn ich nicht. Wer soll sich da auskennen? Wenn du einen Bankert andran lässt, dann bin ich wieder gut genug. Hä? Wie heißt der Bankert jetzt wirklich? Und wie heißen Sie? Was reden Sie deutlich, wenn man Ihnen schon fragt? Die Wohnung da, die hat meinen lieben alten Kollegen Krippel gehört. Und da kommt man her auf Besuch und was findet man statt seiner Fremdsweibsbild? Na dazu so eins, na Habitäre. Wo ist er denn? Na können Sie nicht reden, wenn man Ihnen was fragt? Alleinig sind Sie. Ah, Sie wollen sagen, Sie haben keinen Mann. Gehen Sie uns auf. Sehen in einem produktiven Alter? Na wie, haben Sie eine Genehmigung? Na, das habe ich mir schon gedacht, dass die nicht haben, liebe Frau. Und jetzt ist genug, verstehen Sie? Die Bruchbude da, die ist so verdächtig, dass man das also schon sehr genau untersuchen müsste. Befehl von der Zentrale. Hausdurchsuchung. Wie heißen Sie überhaupt? Wieso? Wenn Ihnen ein Mann Krippel geheißen hat? Was? Da sollen Sie keine Geschichten sehen. Pass auf, Kripplin. Wenn du sagst, wie es heißt, kriegst du mildernde Umstände, verstehst? Spuck's aus, Kripplin, wie es heißt. Wie heißt? Krippel? Du hast den Krippel! Hast genug? Weißt du, warum das ist, gell? Dass du deinen Namen merkst, verstehst? Also Name, spuck ihm schon aus. Krippel heißt, verstehst? Krippel! Wiederholen! Krippel! Die alte, reidige, stinkerte Krippelin bist. Verstehst? Aufstellung! Sicht zum Amt, jetzt bald. Hände hoch. Brauchst du umlassen, hab ich gesagt. Wehe dir, wenn ich jetzt was finde, das sage ich dir. Das Beste für dich war, du warst gar nicht auf der Welt. Oder du legst dich nieder auf der Stelle. Ein Geständnis will ich. Was? Ah gut, wie du willst. Was sollen denn die Glaseln da, was? Red schon. Zu was brauchst du Glaseln, wenn der Alkohol liquidiert und das Wasser plombiert ist, was? Das will ich dir sagen, Krippelin. Jahre und Jahre hast du die Zentrale beschissen. Das Grundrichten hast das wollen. Und du willst nur probieren, mit deinen dreckigen Geldern Kassier bestechen? Was hast du denn denkt dabei? Mit einem Kassier hast du das aufnehmen wollen? Wer hat dir das erlaubt? Anzapfen! Anzapfen! Obwohl plombiert ist. Wer? Dein Mann? Was für ein Mann? Ein Kassier? Du bist ganz deppert worden? Geben Sie es doch auf, Frau Krippel, ja? Eine halbe Stunde bin ich da und auf einmal soll ich in einer Ehegatte sein? Alles was recht ist. Haben Sie überhaupt eine Genehmigung von der Zentrale, dass Sie einen Mann nehmen dürfen, hä? Da habe ich eine saubere Brut kassiert. Widerrechtliches Geschlechtsleben, nichts wie Mahnungen, Bestechung im Amt, verbotene Birkeln, Diebstahl von Eigentum der Zentrale, na servus. Backrohr glühend, Hasbrenner auch, Glühlampen auch. Die Herrschaften kochen sich ja gute Suppen und bocken sich Schnitzel aus, hä? Und Licht auch noch brennen. Da kann die Zentrale vor lauter Sorgen nicht aus die Augen schauen. Und die Kassier holen sie blutige Füße vom Hatschen und blutige Hände vom Klopfen. Na, das schmeckt mir. Jetzt weiß ich, was mit dir los ist, du Krippelspül. Das Eigeninkasso hast du verhindern wollen, stimmt's? Wer hat dir das eingegeben, was? Wer ist zu dir gekommen? Wie viel haben sie dir versprochen? Weißt du, was da draufsteht? Was die Zentrale macht mit solchen Typen wie du? Glaubst du, der liebe Gott sagt ein einziges Wort, wenn er sieht, was mit den Typen geschicht, die was der Kassier am Krawattel daher schleppt? Was? Stiften gehen willst? Möchte ich da nicht raten. Weil in dem Fall hat der Kassier die Vorschrift, dass er von der Schusswaffe Gebrauch macht. Ist dir das klar? Überleg dir das alles genau. Was? Halt! Stehen bleiben und ich schieße! Aufmachen! Gas und Strom! Da ist doch wer! Aufmachen! Auf NDR 4 brachten wir das Hörspiel Der Gasmann von Milan Ude. Übersetzung aus dem Tschechischen Heinrich Kunstmann. Es sprach Helmut Qualtinger. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1967.